Und hier kommen wir dann auf einen wichtigen Begriff der Spektakeltheorie, auf den Begriff des Bildes. Nochmal kurz zurück zum Fetisch. Der Fetisch war ja dadurch bei Marx charakterisiert, dass der gesellschaftliche Charakter der Arbeit der Menschen auf der Grundlage von Privateigentum und Privatproduktion, diese eigentümliche Arbeit wird den Menschen als gegenständlicher Charakter der Arbeitsprodukte als gesellschaftliche Natureigenschaften von Dingen zurückgespiegelt. Das gesellschaftliche Verhältnis der Produzenten und Produzentinnen zur Gesamtarbeit erscheint ihnen daher als ein außer ihnen existierendes gesellschaftliches Verhältnis von Gegenständen. Diese Verkehrung nennt auch Marx quid pro quo, eines für das andere, das eine steht für das andere. Ebenso ist das Bild bei de Boer der Begriff für das Transportmittel dieses Verkehrten, eben dieses quid pro quo, eben diesem fetischhaften Schein. Das Bild ist insofern das Gegenteil des Lebendigen, auf den Begriff Leben, lebendig werde ich dann nachher nochmal kurz eingehen, denn die Bilder haben sich von jedem Aspekt des Lebens abgetrennt und verschmelzen sich in einer gemeinsamen Bewegung. Aber das Spektakel hat ja de Boer darauf bestanden, dass eben nicht als ein Ganzes von Bildern zu verstehen ist, sondern eben ein durch Bilder vermitteltes gesellschaftliches Verhältnis zwischen Personen. Somit ist das Spektakel überhaupt die konkrete Verkehrung des Lebens, wie Guy de Boer das nennt, die eigenständige Bewegung des Unlebendigen. Also das liegt an dem Begriff lebendige Arbeit, den Marx ins Spiel gebracht hat. Leben als Möglichkeit, Bedingung für aktives Umgestalten der eigenen Lebensweisen. Das ist also nicht so zu verstehen als Vitalismus, da gibt es irgendwo Leben und da hat sich irgendwie die Kapitalform des Lebens bemächtigt und zwängt es in seine Bahnen und verkürzt es, sondern das ist nach vorne hin gedacht. Die Situationisten betonen immer, das Leben gilt es erst noch zu konstruieren, zu entwerfen. Und eben diese Verkehrung des Lebens, die eigenständige Bewegung des Unlebendigen, dieser Bildervermittlung, produziert eine Entfernung der Menschen voneinander und ihrem Gesamtprodukt, ihrer Gesamttätigkeit gegenüber. Also das Leben als gesellschaftliche Praxis muss erst noch hergestellt werden. Das bedeutet, dass die ungenutzten Möglichkeiten von Kultur erst noch entdeckt werden müssen und insofern gegen diese Tatsächlichkeit, diese Realität, diese dinghaft gewordene Wirklichkeit dagegen eingesetzt werden muss. Insofern ist Möglichkeit steht immer in Negation zur Realität, weil eben das Mögliche ist ja das Nicht-Verwirklichte beziehungsweise das noch Nicht-Verwirklichte. Die Spektakeltheorie hat ebenso wie die Fetischanalyse den Anspruch, dass sie die Tatsache beschreibt, dass in einer solchen Sozialformation wie unserer kapitalistisch geformten Gesellschaft das Bewusstsein der Menschen, ihr Wille und ihre Tatkraft, also das der Individuen, nur einen im Wesentlichen aufs Private eingeengten Betätigungsraum haben.